Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 560. Xiaomi hat einen Lauf. Ja, so könnte man es sagen. Die Woche ging ja alles drunter und drüber im Prinzip, ja. So sieht's aus. Und das kommt halt daher, weil der 1. April war furchtbar. Von daher, falls ihr irgendein Thema heute vermissen solltet, ja, dann kommt es daher, dass ich bei weitem nicht alle Themen, die ich eigentlich interessant fand, genommen habe, weil ich mir bei einigen nicht sicher war, ob das nicht doch ein blöder Aprilscherz ist. Habe ich schon erwähnt, dass ich Aprilscherze hasse? Ja. Genau, also furchtbar, aber gut, kann man nichts machen, ja, ist jedes Jahr im April so, wer das ganze Jahr keine Freude hat, der muss es halt im April, im 1., ne, schaffen, aber wie auch immer, Xiaomi hat jedenfalls einiges geliefert und auch da habe ich müssen ganz genau schauen, wirklich, ob da nicht so ein paar Aprilscherze drin versteckt waren, denn es ist ziemlich unglaublich, was Xiaomi hier in Bereitschaft hat, was wohl bald kommen wird. Aber dazu komme ich jetzt gleich noch, was keine große Überraschung ist, aber jetzt endlich tatsächlich offiziell hier ausgeliefert wird. Das ist das Xiaomi Mi 11 Ultra. Ja, da habe ich ja schon so oft drüber gesprochen. Ja, das ist das neue Flaggschiffgerät sozusagen. Und das hat wirklich einiges zu bieten. 128 Grad weit, Ultraweitwinkelkamera, 120-fach Zoom-Kamera, 8K Auflösung beim Video, ja, OIS mit 4 Achsen, das heißt Bildstabilisierung, ja, 1920 Frames pro Sekunde Slow-Motion-Aufnahme. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja irre. Das ist schon für technische Aufnahmen geeignet. Nachtfotos sollen einer unglaublichen Qualität, da werden wir sicherlich noch einiges gezeigt bekommen, in Zukunft gemacht werden können, ja. Und die 48 Megapixel Periscope-Linse ist natürlich sehr, sehr interessant, ja, weil sie quasi innen, ja, sozusagen eine Anordnung von Linsen hat, die je nachdem eben das Bild wie eine größere Linse sozusagen, ja, auffangen bzw. bündeln kann. Das ist ein bisschen kompliziert für einen Fotograf, vielleicht eher verständlich, aber sagen wir mal so, mit einer ausgeklügelten Technik ist es ungefähr so, als wenn ein Objektiv bei euch so einen guten Finger lang rausstehen würde, ja. Und stattdessen ist hier das hinten ziemlich flach, ja? Und deswegen auch 120-fach Zoom, 10-fach Hybrid-Zoom. Ist zwar kein echter Digital-Zoom, kein echter optischer Zoom, aber dennoch sind da sehr gute Ergebnisse möglich, besser als Digital-Zoom auf jeden Fall. Ja, etliche andere Sachen, was ich schon gesagt habe, 6,81 Zoll Display, 480 Hertz Touch-Frequenz, ja, und Harman Kardon Lautsprecher, sehr unfassbar, integriert, ja, Modelle in Europa, bis 12 GB Hauptspeicher mit 256 GB Storage für, ja, leider, da kommen wir dann zu dem negativen, 1200 Euro, ja. Die kleinste Version mit 8 GB Hauptspeicher und 256 GB Storage kostet 775 Euro, ja. Das ist natürlich schon ein Wort. Übrigens, die Top-Version kriegen wir hier in Europa nicht. Die ist nämlich 12 GB RAM mit 512 GB Storage, ne? Und da fühle ich mich schon gleich wieder so in die zweite Klasse geschoben, ne? So nach dem Motto, ach, die Europäer, was brauchen die so viel Speicher? Die wissen ja eh nicht, was sie mit ihren Geräten anfangen wollen. Ich befürchte leider, dass es für doch für einen Teil der Bevölkerung zutrifft, leider. Ne? Aber okay, gut, was soll's. Kann nicht alles haben. Gleich mit dem Ultra, mit dem Xiaomi 11 Ultra wurde aber auch noch ein Xiaomi 11i angekündigt, das ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte, mit einem Snapdragon 880er Prozessor mit 6,67 Zoll Display, AMOLED Display, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 360 Hertz Touchsampling Rate, 108 Megapixel Kamera, und hier ist der Unterschied, dass keine spezielle Zoom-Kamera vorhanden ist, ja, sondern tatsächlich nur die, eine 8-Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 5-Megapixel Telefoto-Makrolinse. Die 4520 mAh Batterie, also Akku, ich sage mal Batterie, weil es in Englischen Battery heißt, ne, ist übrigens, habe ich ja auch schon mal gesagt, stimmt es sogar, ne? Also, weil ein Akku ist eine Batterie, ne? Im Gegensatz zu einer normalen Batterie, egal, lassen wir das. das Gerät hat ein IP53 Rating und ein Gorilla Glass 5, ne? Die Version kommt mit 8 GB RAM, 128 GB Storage für 649 Euro und 8 GB RAM, 256 GB Storage für 699 Euro. Also wesentlich günstiger, aber auch natürlich technisch auch wesentlich schlechter als das Mi 11 Ultra. Und das sehen wir wieder, wo die Reise dahin geht. Bei diesen Geräten, bei Xiaomi allgemein, die Preise steigen bei den Top-Geräten. Und wie Samsung auch, werden dann natürlich günstigere, schlechtere Geräte angeboten mit irgendeinem Zusatz, aber mit demselben Label im Prinzip, was das Flaggschiff hat, bloß eben dann irgendeinen Zusatz und dann deutlich abgespeckt, aber eben dann auch günstiger. Der Trend gefällt mir nicht. Xiaomi ist auf dem Weg, eben zu dem zu werden, wie es wohl scheinbar momentan in der Branche üblich ist. Allerdings sind dann solche Geräte natürlich bei mir per se schon mal weg vom Fenster, weil ich nämlich hier sehe, dass ich Geräte bekomme, die in etwa, also nicht ganz, aber in etwa so rankommen. Ja, es gibt ein paar Feinheiten, die da eben besser sind, aber diese Feinheiten sind eben nicht mehr so groß, dass sie dann zum Beispiel einen Preisaufschlag von 100 oder sogar 150% rechtfertigen, manchmal sogar noch mehr, zum Beispiel bei dem Realme GT. Ja, das kommt da hier durchaus ran an die Daten, ja, aber nur Kleinigkeiten, was da eben schlechter sind, aber das Teil ist so viel günstiger, dass man da etwa 3 Stück davon kaufen kann, wie für das Topmodell Xiaomi Mi 11 Ultra. Und dann sage ich mir natürlich, okay, dann war es das für dieses Gerät. Schade, dass Xiaomi diesen Weg gegangen ist, aber das ist natürlich auch eine firmenpolitische Entscheidung. Gut sind die Teile. Ja, das sieht man, wenn man das Xiaomi mit oder gegen das Samsung-Äquivalent antreten lässt. Ja, also das Galaxy S21 Ultra gegen das Mi 11 Ultra. Ja, da kann man dann natürlich auch zu sehen, okay, wie sieht es aus mit der Leistung, wie ist der Vergleich, und da schneidet es wirklich gut ab, ja, da schneidet es wirklich gut ab, aber preislich gesehen ist es dann eben auch nicht besser als das Samsung, ja? Also preis-leistungsmäßig gesehen ist es auch nicht besser als das Samsung, und dann ist es schon wieder eine ganz andere Entscheidung, was die Leute dann treffen. Dann trifft eben das auch zu, was ich ja auch schon des Öfteren gesagt habe, im normalen Geschäft. Ja, empfehlen dann halt die Leute Samsung und das war's dann. Ja. Aber okay, man kann eben ja nicht alles haben. Ich sehe es sehr ein. Nur klar ist, bin ein schwieriger Kunde. Ich will alles und das auch noch günstig, am besten geschenkt. Und weil ich eben auch weiß, dass die Preise der Technik eben günstiger werden, nicht teurer werden, das bin ich von Anfang an gewohnt gewesen. Und wenn die Industrie probiert, es umzudrehen, dann wird die Industrie ohne mich auskommen müssen. Das wird die vielleicht verkraften, ja, oder wenn es eben noch mehr Leute gibt wie mich, dann auch eben nicht. Ja. Gut. DxOMark hat jedenfalls das Xiaomi Mi 11 Ultra jetzt die Führung wohl übernommen. Das wundert mich wenig. Mal sehen, was da eben die Konkurrenz zu bieten hat noch. Da muss man gucken, wie es momentan aussieht, weil es sind auch noch gleich wieder welche hinzugekommen. Ich weiß nicht, ob alles getestet wurde. So, natürlich zählt da das Hauptranking mit der Kamera. Ja, Xiaomi Mi 11 Ultra mit 143 Punkten jetzt vorne, Platz 1. Gefolgt von bisherigen Spitzenreiter Huawei Mate 40 Pro Plus mit 139, danach Huawei Mate 40 Pro 136 Punkte. Dann kommt das alte Xiaomi Mi 10 Ultra mit 133 Punkte und so weiter und so weiter. Also man sieht, die Anstrengungen von Xiaomi haben sich auf jeden Fall dahingehend gelohnt, dass sie jetzt eben technisch eines der besten Geräte haben, kameramäßig. Ja. Bei den Benchmarks liegt ein anderes vorne, da komme ich später noch dazu. So, dann gab es noch eine Vorstellung von Xiaomi, das faltbare My Mix Fold, ja, und das wurde jetzt offenbar bestätigt, dass das eine Flüssigkeitslinse hat, das, was ich auch schon gesagt habe letzte Woche, scheint sich, wie gesagt, bestätigt zu haben, und damit bietet auch dieses Gerät eine Besonderheit bei der Kamera, 108 Megapixel Auflösung mit einer Ultraweitwinkelkamera und einer Makrokamera, jeweils 13 Megapixel und 8 Megapixel und eben diese 30-fach Zoom-Kamera, 8 Megapixel mit dreifach optischem Zoom und dann eben diese Besonderheit mit dieser Flüssigkeitslinse, die dann eben hier das ermöglicht, noch weitere Vergrößerungen zu machen. Das ist wirklich sehr interessant. Und ich muss sagen, die Tatsache, dass sowas funktioniert, ist schon faszinierend, denn das braucht eine ausgeklügelte Technik und das sieht man, dass Xiaomi hier ziemlich weit vorne ist und jetzt mittlerweile auch in dem Bereich Kameratechnologie ziemlich weit vorne ist und auch die entsprechenden Teile verbaut. Wirklich cool. Ja. Auch hier muss man ganz klar sagen, das wird technisch gesehen eine Meisterleistung werden, dieses Gerät. Ja. Das My Mix Fold. Ob das rauskommt außerhalb von China, wird sich erst noch zeigen. Ehrlich gesagt, man zweifelt da momentan ein bisschen dran. In China wird das jedenfalls zu einem Preis von 1.300 Euro rauskommen mit 12 GB RAM und 256 GB Storage. Und es wird auch später hinaus noch eine weitere Version geben mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher Storage. So sieht's aus. Also, man wird hier durchaus von der Hightech verwöhnt. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das so genau angucke, ist eigentlich das günstiger als das Mi 11 Ultra. Und das sollte einem auch zu denken geben, wo hier doch noch modernere Technik, vor allem für das Display genutzt wird. Übrigens, eine Besonderheit, was mir sehr gut gefällt. Ihr wisst, ich halte nicht viel von diesen faltbaren Geräten. Das hat der Grund, weil diese Falte am Display wird irgendwann sichtbar werden und die Beschichtung von dem Display sind meistens so mies, dass schon mit dem Daumennagel drüber ratschen reicht und es bleibt eine Spur. Ja, das ist ganz klar deswegen so, weil hier ja kein echtes Glas benutzt werden kann. Ja. Dennoch hat das hier eine Besonderheit. Das muss nicht dauernd aufgeklappt werden, was durchaus die Lebenszeit des Displays deutlich erhöhen kann. Das hat nämlich, wenn man es genau nimmt, das hat zwei Displays. Ja? Einmal das zum Aufklappen, wo man dann ein 8,01 Zoll WQHD Plus Display hat. Und wenn es zusammengeklappt ist, hat es auf einer Seite, also es ist eigentlich schon wie ein normales Smartphone, auf einer Seite ein 6,52 Zoll AMOLED-Display mit 90 Hertz und hinten dann eben die Kameras. Und für den Normalbetrieb ist das ja ganz normal ausreichend. Aufklappen muss man dann nur, wenn man eben spezielle Apps nutzen will, für das dann eben sinnvoll ist, ja, vielleicht eben, damit man es eben was Größeres sieht, ja, ein Film, wobei, ich muss das sagen, wenn ich das 6,25 Zoll Display dann eben in den Landscape-Modus drehe, ja, was ja beim Widescreen-Film eben auch das Format ist, ja, wenn ich mir den Widescreen-Film auf dem 8 Zoll Bildschirm angucke, das ja fast viereckig ist, ja, dann habe ich oben und unten riesige Balken, dann ist das Bild kaum größer als auf der Rückseite. Also von daher, ja, Filme vielleicht nicht, aber vielleicht beim ausgiebigeren Websurfen. Aber ihr merkt schon so, es gibt so ein paar Probleme. Wo ist dann das große Display sinnvoll? Wo lohnt es sich dann, dieses Display zu benutzen anstelle von diesem kleinen Display? Und das sind halt auch die Fragen, wo ich mir immer stelle bei diesen Foldable Displays. Für was hat man die eigentlich? Viel machen kann man damit nicht, was man nicht auch mit dem anderen Screen machen kann, wenn es wirklich groß sein muss. Okay, aber für was muss es denn so groß sein, dass man eben so einen Screen hat? Ja, also 8 Zoll ist jetzt nicht Desktop-Größe, aber es ist auch kein Smartphone-Größe. Ja, was soll man damit machen? Ja? Keine Ahnung. So, also das Teil ist jedenfalls sehr, sehr interessant, trotz allem. Es gibt auch übrigens ein Xiaomi Mix, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Ach Mann. Tilt oder sowas? Nein, keine Ahnung. Egal. Ich werde es, das ist sowieso noch nicht aktuell, werde ich nächste Woche vielleicht darüber nochmal berichten. Dieses Fold wird auf jeden Fall eine Nische ansprechen. Technisch gesehen, wie gesagt, Hightech. Preis, für ein Foldable Display sogar noch besser als jetzt das Mi 11 Ultra, ja, wenn man das vergleicht. Ansonsten, naja, okay. Xiaomi kriegt übrigens, oder hat jetzt übrigens auch ein neues Logo und eine neue Brand Identity. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, gerade jetzt in dem, in dieser Phase das zu machen, aber offenbar hat man das bei Xiaomi genau die richtige Zeit gefunden und präsentiert jetzt eben ein überarbeitetes Logo und, naja, diese Brand Identity, was auch immer, ja. Was man davon halten soll. Auf jeden Fall gut. Nicht wundern, dieser neue Schriftzug, der ist tatsächlich ernst gemeint. Und naja, okay, was soll's. Halt ein neues Logo. Naja. Nur damit ihr jetzt nicht hier seht, okay, da ist irgendwie ein Problem, ja, und mit dem Logo und es sei eine Fälschung oder sowas, also keine Panik, es ist keine Fälschung. So, dann schauen wir mal, was wir denn noch haben hier. Entschuldigung. Das, Casio G-Shock, ja, was hab ich denn letzte Woche schon darüber gesprochen, ne? So der Amazfit T-Rex ist die G-Shock der Smartwatches, ja, und jetzt hat Casio tatsächlich auch eine Smartwatch rausgebracht, die auf Wear OS sogar basiert, ja, musste mich auch erst da versichern, dass es kein Aprilscherz ist, aber es ist wohl tatsächlich so, ja, unglaublich. Casio UK hat das schon im Angebot. Die Preise sind allerdings jenseits von Gut und Böse, so wie man das auch erwartet, ja, von dem Teil. Also es ist ein interessanter Ansatz, eine echte G-Shock, das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie sehr robust ist, 200 Meter wasserdicht, das heißt also entsprechend ja, 20 Bar und das heißt gut, sehr gut sogar, man kann das dann tatsächlich dann auch einsetzen für alles mögliche, 30 Tage Batterielaufzeit, ja, sehe ich hier gerade, musste da ein bisschen stocken, ja. Und Always-on-Display gibt es damit, das dürfte wohl hier ein besonderes Display sein, was eben zwei verschiedene Arten von LCD-Display hat, ja. Schon wäre das wohl nicht möglich. Und alles schön und gut, ja, hab schon gedacht, was mache ich? Ich habe mir jetzt erst eine neue gekauft, was mache ich denn mit der jetzt, wenn ich mir die neue Casio kaufe? Dann lese ich weiter und dann wäre mir es klar. Ich hätte mir es eigentlich denken können. Casio ist nicht ganz billig und $700. Ich meine, es ist klar, was soll ich sagen? Also wenn ich mal eine $700 Uhr am Arm trage, ja, und habe keine Million auf dem Konto, dann bin ich ein Angeber, okay? Dann bin ich einfach nur ein Hochstapler, ein Angeber und erbärmlich. Und das mache ich natürlich nicht, ja. Und selbst wenn die Uhr hier mir Kaffee kocht und, was weiß ich, die Luft neben mir filtert oder sonst irgendwas, $700 sind zu viel. Ganz einfach, ja. Gut. Thema abgehakt. Sony hat eine Premiere sozusagen angekündigt für neue Smartphones. Ja, die geben nicht auf und gerüchteweise gibt es ja schon hier die ersten Daten, die da am 14. April übrigens dann genauer veröffentlicht werden sollen. Es wird vermutet, dass ihr auf diesem Event dann die Sony Xperia 1 Mark III, 10 Mark III und 5 Mark III blöde Namen, aber okay, das ist ja schon Tradition bei Sony, immer die dummsten Namen zu nehmen für die Smartphones, ja, okay. Sony Xperia 1 Mark III, das wird dann das beste, beziehungsweise das neue Flaggschiff von Sony werden. 6,5 Zoll soll das haben. 4K OLED-Screen mit 21:9 Aspect Ratio, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Refresh Rate, also Snapdragon 888 Prozessor, bis zu 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher, Storage, also 5000 mAh Akku, 65 Watt Charging und eine Multi-Modul-Rear-Kamera, so nennt sich das bei Sony, 64 Megapixel Hauptsensor und eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln. Und der zu erwartete Preis liegt bei 1.369 Euro. Ich hoffe natürlich, dass das nicht stimmt, aber es würde konform gehen mit dem Mist, was Sony vorher gemacht hat, immer mit den Preisen. Und von daher denke ich, leider wird es auch stimmen. Und damit katapultiert sich das Gerät natürlich sofort wieder dorthin, wo es dann auch mit diesem Preis-Leistungs-Verhältnis hingehört, nämlich ins Aus. Ja? Ist Realme, Leute, Realme, alle müssen sich jetzt an Realme GT und auch an den anderen von Realme, da komme ich gleich noch dazu, orientieren und sich mit dem messen. Und wer teurer ist und schlechtere Leistung bietet, ja, oder auch so viel teurer ist und nur in etwa die gleiche Leistung bietet, der ist raus. Der ist raus. Ja. Naja, okay. Schade eigentlich. Sony wird es auch noch hoffentlich lernen, bevor sie den Weg von LG gehen. Ja, weil LG, das ist jetzt offiziell geworden, ganz offiziell. Ich habe es schon gesagt, es hat sich schon vor 2 Wochen abgezeichnet. Letzte Woche war es eigentlich schon so gut wie sicher. Einige Leute haben wohl das nicht glauben wollen. Jetzt ist es aber tatsächlich offiziell bestätigt, dass LG, die LG Smartphone Sparte ist tot. Ende. Es hat sich kein Käufer gefunden und LG beendet seine Smartphone Intentionen endgültig. Ab Juli ist es komplett vorbei dann mit LG Smartphones und dann ist ein Kapitel abgehakt, traurig, weil LG war einer der, die auch mit Google zusammen Android mit groß gemacht haben. Ja, die Nexus-Geräte waren häufig von LG und auch Pixel-Geräte sind von LG gemacht worden, aber das hat man gesehen, dass das auch irgendwo in Stocken kam und LG hat eben hier einen Riesenfehler gemacht, denn was ich immer sage, gute Leistung zu viel zu teurem Preis, das geht nicht lange gut. Das geht einfach nicht lange gut. Ja? Selbst bei einer Supermarke geht das nicht lange gut, da geht es zwar länger gut, als bei einer Marke, die eben in einem bestimmten Bereich nicht so bekannt ist. Ja? Aber auch da geht es irgendwann mal den Bach runter und Sony sollte sich das wirklich ganz, ganz, ganz genau angucken, was hier passiert ist und sich das vielleicht noch mal erlehnen, dass sie das vielleicht das Gerät, was neu herauskommt, mit einem hohen Verlust pro Stück verkaufen, wobei ich das noch bezweifle, dass es so ist, wenn das tatsächlich so wäre, dass ein Gerät mit den Leistungsdaten, wie ich eben vorgelesen habe, von Sony nicht unter 1.300 Euro produziert werden kann oder sagen wir mal unter 1.000 Euro produziert werden kann, dann sollten die Smartphone-Produktion einstellen, weil dann können sie kein Smartphone bauen. Ja, andere können das, günstig, gut, sehr gut sogar. Und dann kann man eben da auch nicht mehr mithalten. Ja. Deswegen, wenn die Sony hoffentlich gucken die sich das an, analysieren das richtig und bringen dann ihr neues Gerät für 699 Euro auf den Markt oder für unter 800 Euro zumindest. Ja, dann gebe ich Sony noch eine Chance, ansonsten werden sie früher oder später denselben Weg beschreiten müssen, den auch LG gegangen ist, denn irgendwann werden die Aktionäre sagen, so jetzt reicht es, Prestige hin, Prestige her, wir haben keinen Bock mehr auf Milliardenverluste jedes Jahr wegen der verhunzten Smartphone-Sparte, jetzt machen wir den Laden dicht und konzentrieren wir uns wieder auf das, was wir können, fertig. Ja, so sieht's aus. Oppo Reno 6 ist aufgetaucht. Erste technische Daten sind da mit durchgesickert. Ehrlich gesagt, ich habe die Bilder gesehen, diese Renderings, die da gezeigt wurden. Die sind nicht nur also amateurmäßig schlecht, ja, sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass die total fake sind. Also die Bilder, die kann man hier komplett vergessen. Die technisch dann hoffentlich dann nicht Ja. Das Reno 6, Reno 6 Pro und Reno 6 Pro Plus basieren auf einem MediaTek Dimensity 1200er Prozessor, einem Qualcomm Snapdragon 870 und einem Snapdragon 888. Also die drei verschiedenen Prozessoren für drei verschiedene Geräte, das wäre ein interessanter Ansatz. Die kleinste Version ist mit 6,43 Zoll Full HD AMOLED Display ausgestattet. Die größeren Versionen hat man noch keine weiteren Infos, wie groß denn die sein sollen. Aber da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Die ersten Sachen sind immer ein bisschen mau, klar, logisch. Aber beim Reno-Modell muss man auch erwarten, dass da der Preis genial sein wird, Leute. Und wenn es wirklich sich bewahrheitet mit diesen drei verschiedenen Prozessoren, dann könnt ihr für das Reno 6 einen mega guten Preis erwarten. Ja, da bin ich ziemlich sicher. Das sieht man auch noch an einer anderen Stelle. Aber spann euch noch ein bisschen auf die Folter, dass wird noch kommen, beziehungsweise was habe ich das hier? Wo ist denn das hier? Muss ich mal gucken. Wo habe ich denn das hier? Genau, richtig. Ganz am Schluss, von der Sendung werde ich dazu kommen. Gut, Folder. AnTuTu hat auch für den März 2021 natürlich hier wieder Charts veröffentlicht und Black Shark 4 Pro hat den Sieg davon getragen. Ja, ich habe euch ja vorhin gesagt, nein, das Xiaomi Mi 11 Ultra wird da nicht mitmischen. Ja, stattdessen eben das Black Shark 4 ist weit vorne bei diesen Charts, was natürlich sehr beachtlich ist, muss man ganz klar sagen. Das ist das Modell mit dem Snapdragon 888 Prozessor, 12 GB RAM, 256 GB Speicher. Also, das heißt, die Topmodelle mit Dimensity 1200 lassen noch auf sich warten, bis die dann hier in den Charts mal erscheinen. Ja. Mal gucken, ist ja aber auch noch kein Gerät reell draußen, dass man direkt jetzt schon kaufen kann. Ja. Aber da müssen wir mal abwarten, wie das ist. Jedenfalls das Black Shark nutzt den 888er Snapdragon wohl aus bis zum geht nicht mehr, bis zum letzten. Das ist zum Beispiel möglich durch Übertaktung, spezielle Kühlung ist ja vorhanden, etc. etc. Gar nicht so übel. Android 11 basierend ist jetzt auch das Lineage OS 18.1 und das geht jetzt offiziell raus und interessant ist hier für mich auch die Liste an Geräten, die jetzt da dafür unterstützt werden offiziell. Die allermeisten Geräte sind wirklich unter aller Kanone schon uralt. Von Performance kann man da gar nicht mehr sprechen, das ist echt traurig. Zum Vergleich mit Galaxy S-Reihe, das sind die beim S4. Ich meine wirklich, Samsung Galaxy S4. Ne? Ich vermute einfach deswegen, dass die neueren Samsung-Geräte einfach nicht mehr geflasht werden können, ja, und dass deswegen nicht geht. Auch die Sony Xperia XA2 Ultra, das ist ja erbärmlich von der Leistungsfähigkeit. Auch die Xiaomi-Geräte, das performanteste dürfte hier noch das Mi Mix 2S sein, ja. Das ist schon, okay. Aber ein Gerät, habe ich gesehen, ist auf jeden Fall interessant. Und zwar das OnePlus 8 Pro. Das würde zum Beispiel auch funktionieren. Die OnePlus-Geräte eigentlich relativ gut unterstützt. Und da hat man zumindest ein performantes Gerät drauf, mit dem man dann eben Lineage OS nutzen kann. Für die Leute, die das ernsthaft nutzen wollen und nicht nur als irgendwie so als Zweithandy oder Spielerei, so um zu sehen, ja, das geht ja, ne, so, ist dann zumindest ein Handy vorhanden, was man mit dem Lineage OS benutzen kann. Cool. Poco F3 und X3 Pro, die sind jetzt auch im Kommen und die Namensgebung ist jetzt etwas komisch. F3, X3 Pro. Dann meint man, okay, das X3 Pro ist natürlich deutlich besser als ne, das F3, weil das ist ja das Pro-Modell. Aber so kann man das nicht sagen. Denn obwohl die Kamera beim X3 Pro besser ist, hat zum Beispiel das Poco F3 das absolut bessere Display, ja, und einen recht performanten Prozessor. Ich lehne mich jetzt mal nicht ganz so weit raus. Ich kann nicht 100% sagen, welcher Prozessor von den beiden jetzt schneller ist. Aber, wie gesagt, vom Display her, das Poco F3 ein AMOLED-Display, das Poco X3 Pro ein normales IPS-LCD-Display. Beim Prozessor ein Snapdragon 870 mit 3,2 GHz beim F3 und ein Snapdragon 860 mit 2,96 GHz beim X3 Pro. Speicherausstattung bei beiden Versionen, bei beiden Geräten jeweils das größte 8 GB RAM mit 256 GB Storage. Ja, beim X3 Pro gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, mit MicroSD-Karte das zu erweitern. Bluetooth 5.1 bei Poco F3 und Bluetooth 5.0 beim X3 Pro ist auch eine Sache und beim Wi-Fi ebenfalls AC und AX-Standard, während eben bei dem X3 Pro nur der AC-Standard als Maximum dient. Bei der Kamera sieht es wiederum dann besser aus für das X3 Pro. Die Triple-Kamera vom F3 bietet 48,8 bzw. 5 Megapixel jeweils und eine 20 Megapixel Front-Facing-Kamera, während es beim Poco X3 Pro eine Quad-Kamera ist mit 64, also wesentlich mehr Pixel, 8, 2 und 2 Megapixel Kameras. Und auch eine 20-Megapixel-Front-Facing-Kamera. Der Akku größer beim X3 Pro. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. 4520 mAh beim F3, 5160 mAh beim Pro. Und ja, ansonsten, optisch ansonsten sind die gleich. Natürlich etwas anders wegen der Kamera. Die Kamera hinten ist komplett anders und sieht also auch vom Design her anders aus, die Kameraanordnung und so weiter und so weiter. Aber ansonsten, sure, da kann man eigentlich sagen, das Pro also ist eigentlich nicht so gut wie das Poco F3, außer man hat es eben nur auf die Kameras abgesehen. Ja. Also schon, naja, Gut, okay, also es ist wirklich schwierig. Ja. Das 870er Snapdragon ist übrigens so ein Mittelding zwischen dem 865 Plus und dem Snapdragon 888. Ja. Aber der 860er Snapdragon vom X3 Pro ist eigentlich nur ein neu benannter 855 Plus. Das heißt, eigentlich müsste das eine ganze Kategorie drunter sein. Ich würde da gerne mal Benchmark-Tests von beiden sehen, wie die sich da gegeneinander schlagen. Übrigens, das Poco F3 startet bei einem Preis von 369 Euro. Ja, das ist allerdings die Version dann mit 6 GB RAM, 128 GB Storage, klar. Und das Poco X3 Pro startet bei 249 Euro. Also das seht ihr schon, ja, das Pro ist billiger als das F3 und von daher natürlich ne, ganz klar das Unterlegen, würde ich sagen. Ja. Trotzdem sind beide Preise ganz gut. Ich gehe mal davon aus, dass das in der größten Ausstattung so zwischen 399 und 449 Euro kostet, das F3. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. Man muss dran denken, Poco ist eine Untermarke von Xiaomi. Also Xiaomi hat schon noch günstige Geräte im Angebot, nur dass sie das wohl nicht mehr unter dem Namen Xiaomi verkaufen wollen. Es gibt ja noch weitere Geräte, die Redmi beispielsweise, ja. Auch das ist ja ein Xiaomi-Gerät. Und von daher, ja, sie haben noch die günstigen Preise. Vielleicht wird das auch irgendwann Xiaomi retten, ja. Ganz klar. Aber die wollen da wohl mit ihrer Hauptmarke dann tatsächlich mit dem Rebranding, das sieht man eigentlich auch ganz klar. Jetzt so dieser Schriftzug, wo man da hin will, ne? Premium Brand und so weiter. Ja, wir sind Xiaomi, ne? Ich hoffe, die wissen, was das international, hätten sie lieber einen anderen Namen nehmen sollen, aber okay, wie auch immer. Gut, Line, der Messenger, ist ja ein oder der Lieblingsmessenger von mir, ja. Und da sind ein paar Sachen aufgetaucht, wo ich selbst nicht gewusst habe. Wusstet ihr, dass Line oder wie Line entstanden ist, dass Line entstanden ist nach dem großen Erdbeben in Japan am 11. März 2011. Da hat man sich nämlich online probiert, eben zusammenzuraufen, ja, Informationen auszutauschen, auch zu warnen und so weiter und so weiter. Das ging ja Monate noch, ja, durch die schlimme Lage auch mit dem Atomkraftwerk in Fukushima, ja. Die Strahlenwerte wurden da stündlich getauscht, ja. Es gab Seiten, die Privatseiten auch, die quasi die Ergebnisse von Sensoren live gemeldet haben. Und es war ein riesiger Bedarf an Austausch notwendig von Leuten. Und deswegen wurde 3 Monate später Line gegründet und die Line Messaging App gestartet. Das war mir bisher noch nicht bewusst, ja. Und jetzt feiert also auch Line den 10. Jahrestag sozusagen, haben den gefeiert, also eben an dem Tag, als eben Line herauskam, vor 10 Jahren, das ist ja logisch, ja. Und ich glaube, ich muss mehr Kaffee trinken. Und sie bleiben weiterhin auch auf dieses Thema fokussiert, ja, indem sie auch regelmäßig zum Beispiel Informationen teilen mit Laienbenutzer in Japan, wie man sich zum Beispiel bei solchen Katastrophen und so weiter verhalten sollte, etc., was man vor einem Erdbeben macht. Erdbeben sind ja in Japan eigentlich gang und gäbe, nur manchmal können die halt ziemlich heftig werden. Aber so, ne, so eine permanente Erdbebengefahr ist ja immer und es passiert auch, wie ja, bei uns halt auch mal ein Megasturm, passiert dort halt auch mal ein Gewitter, so, ja, jedes Jahr mal ein bisschen, ne? Also man gewöhnt sich da schon ein bisschen dran, aber trotzdem muss da immer ein gutes System vorhanden sein, wo man sich dann auch informieren kann, wo man auch sagen kann, ja, okay, war ja, das war doch ein bisschen schlimmer und ist alles in Ordnung, ja, ist auch alles okay hier, ne, und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es eben hier in Japan verschiedene Sachen, zum Beispiel eben auch die Smart Notification für offizielle Accounts, ja, denn die Erdbebenwarnungen, die offiziellen Erdbebenwarnungen werden auch über Line ausgeliefert. Und das ist übrigens auch eine Erklärung, warum weit über 70% der Bevölkerung, nicht der Smartphone-Nutzer oder der Messenger-Nutzer alleine, sondern 70%, über 70% der Bevölkerung Line nutzen, weil das auch gleichzeitig die Warn-App ist, ja, für diese Menschen von der offiziellen Regierung kommen dort Nachrichten. Ja. Also Notfallnachrichten und so weiter. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Instrument. Es sind übrigens weit über 90% der Smartphone-Nutzer in Japan, die Line auch tatsächlich nutzen. Viele Dienste übrigens hat man bei uns hier gar nicht. Die sind bei uns nicht freigeschaltet. Zum Beispiel die Timeline wurde bei uns nur mal ganz kurz aktiviert. Die gibt's jetzt bei uns so in der Form nicht mehr. Also wenn man, das ist auch sehr, sehr schade. Ich hatte dann auch wirklich vorgehabt, ganz am Anfang war das noch aktiviert, hier auch so ein kleines Blog zu machen, ja, über Line. Und das kann man auch im Web abrufen. Ja, aber das wurde dann leider eingestellt, diese Timeline, ja, Public Timeline. Und es gibt aber auch jetzt zum Beispiel noch Line Open Chat, ja, in Japan, wo sich eben dann Leute, ohne dass sie sich gegenseitig irgendwie freischalten müssen oder irgendwie, ja, so zusammenfinden können und dort eben zum Beispiel solche Daten sehen und teilen können. Ja. Es gibt so viele Dienste. Übrigens in Japan wird auch Line genutzt zum Scoring. Was bei uns die Schufa ist, macht in Japan auch Line. Ja. Unfassbar. Also so viele Sachen, die dort existieren. Natürlich ist Line Pay, ist eigentlich schon fast klar, dass die auch einen Bezahldienst haben, wo man in verschiedenen Geschäften dann auch mit Line bezahlen kann. Das ist ja schon fast Standard. In China hat man WeChat als Bezahlmittel, ja, und hier hat man eben dann Line als Bezahlmittel, ne? Unglaublich. Da sieht man aber auch mal, wie flexibel manche Länder sind und wie starr unser System ist. Da wird jahrelang herumgemacht, bis man mit Apple Pay mal mit der Sparkasse bezahlen kann, ja, oder mit Android Pay mal mit der Stadtsparkasse bezahlen kann. Ne? Es ist ziemlich traurig, muss ich sagen. Ja? Und die Bürokratie, die hält hier bei uns eben die Technik doch massiv auf. Und manchmal ist es nicht ganz so gut. Ja, wir fühlen uns halt hier relativ sicher. Ja. Dass es aber nicht immer so sicher zugeht, das sieht man hier, wenn man in Japan mal das erlebt hat, dann mit dem Erdbeben. Ja. Und da sieht man, dass eben von einer Sekunde auf der anderen nichts mehr sicher ist. Und dass man dann eben auch Systeme braucht, die so flexibel sind. Ja, dass man damit auch was anfangen kann. Ja, und Flexibilität gibt's eigentlich nur übers Internet. Ja, das dürfte klar sein. Ja. Also man könnte jetzt noch eine Stunde drüber erzählen, was damit gemeint ist. Was sagen wir mal so, das Internet ist konzipiert worden, um einen Atomschlag zu überstehen. Ja, so ist das Internet aufgebaut. Das ist zwar heute wieder in weite Ferne gerückt, ich weiß, ja. Aber in der Tat ist es so, wenn ein Server ausfällt auf der Welt, wird es umgeleitet auf andere Server. Von daher geht eben nicht alles den Bach runter, wenn ein Server zwischendrin auf einmal das Zeitliche segnet. Ne? Und von daher ist es eben etwas flexibler einzusetzen. Allerdings machen das auch andere Firmen wieder kaputt. Ja, wenn dann eben zum Beispiel eine Serveranfrage zwingend notwendig ist, das sollte man eben nicht machen, aber die Entwickler vom Internet haben eben nicht mit der Dummheit der Menschen gerechnet, ja, das alles zentralisiert machen zu wollen. Ja. Ja, und wenn dann eben so ein Bankserver abgestürzt ist, dann nützt einem das Internet auch nichts mehr. Ne? Dumm. Ne? Aber okay, was soll's. Jedenfalls, Line ist schon wirklich beachtlich, immer wieder der Hammer. Und mich verblüfft es immer wieder, wie schnell sowas aus dem Boden gestampft werden kann, wenn man denn nur will. Ja? Und ich finde, Line ist ein Paradebeispiel dafür, wie man eine App schnell, effektiv, funktionierend und auf die Bedürfnisse von den Nutzern heraus aufgebaut wurde und dann eben daraus auch ein Unternehmen quasi gemacht wird, ohne dass hier mit haarsträubenden Datenaktionen rumhantiert wird, sondern eben die Finanzierung andersweitig durch die logische Benutzung, ja, durch die Nutzer eben auch gemacht werden kann. Ja, zum Beispiel, ne, für so eine Abfrage, was bei uns die Schufa macht und dort eben Line macht, ja, da wird halt auch eine Gebühr fällig für den, der anfragt, ne, und Das ist da auch ein lukratives Geschäft natürlich, ne? Ist klar. Google wird nicht nach Barcelona fahren, denn die Wahnsinnigen von der MWC 2021, das habe ich wieder das Problem wie jedes Jahr, ne? Mobile World Congress, die wollen tatsächlich, ich glaube ja nicht, dass das stattfinden wird, ne? Aber die wollen wirklich jetzt tatsächlich den Mobile World Congress im Juni abhalten. Wirklich. Und es ist mir vollkommen unverständlich und ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Das wird gestoppt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn nicht, gut, Dummheit stirbt nie aus, ja, und von daher kann es natürlich passieren, dass es trotzdem gemacht wird. Aber manche Firmen sind nicht ganz so blöde und haben schon angekündigt, dass sie eben nicht hingehen werden. Und das sind jede Menge. Eigentlich kann man sagen, blöd, wer da hingeht. Weil die interessantesten Anbieter werden nicht vor Ort sein. Die sind nicht da, weil die nicht ganz so blöd sind, okay? Google beispielsweise, ja, hat schon angekündigt, sie werden nicht dort sein, nur virtuell teilnehmen. Ericsson, Nokia werden auch nicht hinfahren. Ja, klar, auch denen ist es viel zu viel Risiko, es ist wahrscheinlich, dass dort viele Leute hinkommen, und die Beschränkungen durch die Corona-Krise werden noch so massiv sein, dass es sinnlos ist. Auch Sony wird nach Angaben von CNET nicht kommen. Oracle wird nicht kommen. Ja. Und. Also im Prinzip ist das genau dasselbe, was letztes Jahr auch schon passiert ist. Ja. Absagen von Großunternehmen und da werden dann auch kleinere Aussteller folgen, denn ohne die großen Aussteller macht es für viele kleinere Aussteller keinen Sinn mehr, dorthin zu kommen und hier alles auf eine Karte zu setzen, zu riskieren, ja, alles auch ihre Gesundheit zu riskieren, vollkommener Blödsinn. Und deswegen kann ich nur sagen, Respekt vor den Firmen, die das rechtzeitig abgesagt haben, dort teilzunehmen. Die wissen, was die Stunde geschlagen hat und gehen verantwortungsvoll um, während die Veranstalter hier alles andere als verantwortungsvoll vorgehen. Und ja, also wow, da ruft man eigentlich schon nach Gesetzen, um solche rücksichtslosen Unternehmen irgendwie zu bestrafen, ja, finde ich. Egal. Okay. WhatsApp-User drehen auch durch momentan. Es gibt einige Sachen. Ich meine, wer es noch nicht gehört hat, also Signal ist der neue Scheiß, okay? Also Signal ist top, ja. Und das sieht man auch von dieser Seite aus. Aber was anderes war auch eine Gefahr dieses Mal für die WhatsApp-User, denn bestimmte Messages, die ihr bekommt, können euer WhatsApp hacken, wenn ihr hier nicht aufpasst. Ja. Das ist gar nicht so trivial. Da geht es gerade momentan ziemlich rund. Also am besten löscht ihr diese App, ja, was ich schon gesagt habe. Line, Signal, ne, das sind die Alternativen. Aber WhatsApp, nee, WhatsApp funktioniert einfach nicht mehr, geht nicht mehr gescheit. Ja. Und in dem Fall gibt es hier so einen Scam, da kriegt ihr eine Message geschickt, ja, und da werdet ihr aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Wenn ihr das macht, seid ihr geliefert. Das Problem ist, dass diese Message von einem Bekannten von euch kommt. Aus eurem Telefonbuch, also tatsächlich ein Kontakt von euch. Der schickt euch die Nachricht. Und was macht man dann natürlich? Oh, okay, mal gucken, zack, zack, Klick, ja, Ende. Das war's. Dann seid ihr gehackt. Und dann kann wieder der Scammer von eurem Telefon aus wiederum zugreifen und wieder andere Leute infizieren. Und so grassiert es momentan. Ja. Deswegen das Einzige, was man dort machen sollte, wenn er solch eine Nachricht bekommt, nicht draufklicken natürlich. Ja. Stattdessen die Person sofort benachrichtigen, von dem ihr diese angebliche Message bekommen habt. Und der muss dann sich in seinen Account einloggen und auch sollte auch das Passwort ändern natürlich und muss das Passwort auch ändern, ja, und ihr solltet dann umgehend auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Das sichert euer Konto nämlich noch weiter ab. und dann seid ihr erstmal sicher. Ja, aber dass sowas überhaupt funktioniert, ist schon frappierend. Und dann sieht man auch die schwierigen Sachen und dass eben WhatsApp nicht sicher ist. Ja, statt mit einem Passwort wird dort eben sich mit einem OTP-Code eingeloggt. Ja, und dieser OTP-Code, wenn der bekannt ist, kann eben sich hier ein Scammer einloggen und eben an eure Kontakte wiederum eine Message verschicken. Und so kommt er dann von Kontakt zu Kontakt. Und das ist offenbar momentan ein echtes Problem. Ja, Wahnsinn. Dass sowas überhaupt geht, ist so, ne, da kann ich immer wieder sagen, ich habe euch ja gleich gewarnt vor WhatsApp. Ne? So. WhatsApp ist aber auch noch anderweitig in Gefahr, wie ich eben schon gesagt habe, nämlich das Signal, das steht, das pfeifen jetzt die Spatzen von den Dächern, zum Beispiel hier GIST China sagt es hier deutlich, die Zahlen, die Download-Zahlen von Signal gehen durch die Decke. Ja? Tag für Tag steigen die Zahlen. Signal hat schon mehrmals die Server neu skalieren müssen, weil die einfach zu viele User auf einmal bekommen haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber immer wieder kriegen sie es relativ schnell hin, ja? Das neu zu skalieren, sodass es wieder funktioniert und so. Ja? Signal ist da offenbar auch an Telegram schon lang vorbeigezogen. Ja? Telegram, das ist so eine Sache, wie es der... Da kommt ihr vom Regen in die Traufe. Nein, nehmt Signal. Ja. Wenn ihr schon Line nicht nutzen wollt, aus was für einem Grund auch immer, ja, ich kann schon verstehen, dass es da vielleicht ein paar Gründe gibt, warum ihr Line nicht nutzen wollt. Ja, klar. Aber wenn ihr das nicht nutzen wollt, dann nutzt wenigstens Signal. Ja. Sonst habt ihr bald denselben Kack wieder wie mit WhatsApp auch. Ja. Und es geht wieder von vorne los. Und warum sollte man immer wieder solche restriktiven Systeme nutzen? Ja. Warum nicht mal was Vernünftiges? Ja. Okay. Microsoft hat auch gesagt, okay, warum sollen wir hier einfach unseren Cortana weiterhin probieren anzubieten? Mensch, das bringt doch eh nichts, wir haben doch keine Chance hier. Auf der einen Seite ist Amazon mit dem Echo, ja, und auf der anderen Seite ist der Google Assistant. Mensch, was wollen wir denn wirklich mit dem Cortana anfangen? Jetzt sag's doch mal. Ja, und dann haben die gesagt, okay, klar, stimmt. Okay. Und somit ist jetzt die Cortana-App von Android für Android und iOS jetzt in den Ruhemodus versetzt worden. Die wird nämlich heruntergefahren, Ende Gelände. Die App wird eingestellt, der Dienst wird eingestellt für Android und iOS-Geräte. Warum? Ja klar, ich meine, warum sollte man das auch nutzen? Ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber hier ist es eben so. Bisher gab es diese Apps und jetzt ist es offiziell so, wie es aussieht. Ja, also ich bin mir ehrlich gesagt hier bei dieser Meldung, ja, das ist so eine Meldung, wo ich fast nicht gebracht hätte, ja, weil die nämlich halt vom 1. April ist. Ja, 1. April. Und ihr wisst ja, ne, das ist so eine Sache. Allerdings ist dieses Ende, ja, schon lange vorher angekündigt worden, nämlich schon im November 2019 hieß es, dass die Cortana-App abgeschaltet wird, und zwar ursprünglich geplant für 31. Januar, jetzt war es eben der 31. März, das Verfallsdatum sozusagen nochmal verlängert worden, aber jetzt ist dann eben auch Schluss. Okay, von daher kein April-Scherz, sondern die bittere Realität für Cortana. MediaTek hat einen neuen Rekord aufgestellt. Ich hätte es nicht gedacht, ja, aber so sieht man mal wieder diese Smartphone-Szene, wie wir sie im Blick haben, entspricht eben nicht der globalen Realität. Ja. MediaTek, ich habe ja gesagt, nächstes Jahr könnte MediaTek zum führenden Smartphone-Chip-Hersteller werden. Fakt ist, sie sind schon 2020 der führende MediaTek oder der führende Chip-Hersteller gewesen für Smartphones. Tatsächlich, MediaTek hat die meisten Smartphone-Chipsätze in 2020 verkauft. Mehr als alle anderen auf dem Markt. Ja. Mehr als Qualcomm, also mehr als die Snapdragon verkauft wurde. Ja. Mehr als Huawei bei HiSilicon verkauft wurde. Mehr als Samsung Exynos-Prozessoren verkauft wurden. MediaTek ist nur eins. Und das kommt daher, weil bei 2020 schon viele günstige Smartphones eben mit MediaTek-Prozessoren liefen. Und das sind eben auch Stückzahlen, die verkauft werden. Wir haben immer nur diese High-End-Flaggschiff-Geräte im Auge. Und da steht dann halt bis zum heutigen Tag immer Snapdragon, ja, manchmal Exynos, ja, und jetzt erst seit neuestem steht dort erst, ja, MediaTek Dimensity beispielsweise und so weiter. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass es erst 2022 soweit sein wird. Fakt ist eben, es ist schon seit 2020 so, dass MediaTek die Chip-Herrschaft sozusagen übernommen hat. So schnell kann das gehen, ne? Weil wir eben die günstigen Geräte außer Acht lassen. Und das sind eben halt die Zahlen auch machen. Ja? Und wir haben wirklich auch andere Vorstellungen, was Leute für Geräte kaufen. Und das ist dann eben auch meiner Meinung nach eine Sache mit diesen neuen Flaggschiffgeräten, mit diesen neuen Preisstrukturen, die immer wieder probiert werden von Firmen nach außen zu bringen, zu etablieren, dass dann eben hier auch Märkte verloren gehen für die Firmen. Und das kann eben auch massive Auswirkungen haben, bis hin zur Irrelevanz irgendwann, ja, weil da muss man dann auch wirklich gucken, dass man seine Premium-Marke auch tatsächlich etabliert, weil wenn es nach dem Preis geht, dann kaufen die Leute nur noch nach der Marke, aber nicht mehr nach der Leistung, ja. Also wenn es cool ist, dass man das Telefon XYZ in der Tasche hat, ja, dann ist es auch egal, was das Teil kostet. Im Gegenteil, dann ist es so, je mehr das kostet, desto besser ist es, weil je mehr es kostet, desto mehr Prestige bringt es. Ja. Das ist total verrückt, aber so ist das. Ja. Das ist auch, wenn ihr in Monaco mit einem normalen Porsche 911er kommt, dann, naja, also, ja, dann seid ihr da, naja, also okay, oh Mann, der Arme, ja, kriegt da Sozialhilfe oder was. Ne? Da fährt ein Ferrari, ein McLaren, ein Lamborghini hintereinander, ja, da kommt auf einmal auch mal, kann mal sein, dass ein Bugatti kommt, ja, und dann ist da der Käse. Also, versteht ihr, das ist eine ganz andere Dimension, ja, und wenn man dann eben hier Prestige haben möchte, dann guckt man nach Marken, ne? Ist doch egal, ob der Lamborghini oder der Bugatti für nichts zu gebrauchen ist, außer eben für hier eine Runde zu fahren und den Leuten die Kinnlade runterklappen zu lassen. Ja? Ne? Aber ja, also einkaufen im Supermarkt, man wird schlecht damit. Ne? Das glaube ich, das ist übelst. Ja, da brauchen sich ja keine Gedanken zu machen, oh, den kann ich ja nirgends abstellen, der wird geklaut, der wird sowieso nur dort abgestellt, wo er stark bewacht wird, ja. Ansonsten bringt das ja nichts. Ne? Der wird sowieso nicht alltäglich normal gefahren. Also, und die anderen Geräte, die dann tatsächlich benutzt werden, das ist wieder im Smartphone-Bereich wieder was anderes, ja. Für manche Leute ist ein günstiges Smartphone, das sie sich gerade so leisten können, und ich meine, das ist, wisst ihr, da haben wir auch so eine Art, so ein bisschen dekadente Sichtweise auf das Ganze, ja. Wenn wir sagen, naja, 1000 Euro ist die Schmerzgrenze, dann ist es für viele andere Menschen auf dieser Welt ist das so unnahbar weit entfernt, wie zum Beispiel eben für so normalen Angestellten ein Bugatti. Ja. Also wenn ihr so, was der gerade aktuell kostet, ja, 200, 300.000, ich weiß nicht genau, ja. Aber das ist ja alles, es gibt auch Autos, die kosten über 1 Million Euro, ja. Und wisst ihr, die sind so weit weg, ja, das ist Aber in Monaco sind die nicht weit weg. Und genau das meine ich. Also bei uns sind die 1.000 € Phones, ja, das ist so die Grenze, über 1.000 € nicht, ne? Also für manch andere, in manch anderen Ländern sind vielleicht 100 € die magische Grenze, wo gar nicht geht, dass es mehr als 100 € kosten kann. Ja, es geht einfach nicht. Wenn, Wahnsinn wäre das. Ja, wer sich dort ein 100 € Phone leistet, ist der Käse, okay? Ja, das ist der Chef dann. Aber so ist es nun mal. Aber diese Menschen müssen ja auch bedient werden. Und diese Menschen sind eben weltweit eben in höherer Zahl vorhanden als die Leute, die eben das Geld rausschmeißen können und so weiter. Ja, ich weiß, ne? Die Vergleiche hinken, aber trotzdem in New York ein Eis essen gehen, ne? Mit Goldplättchen drauf, ja, $300 die Kugel. Das ist, ne, da zeigt man mal, ne, wie weit die Zivilisation es gebracht hat. Ja, genau. Aber ich strotze heute wieder vor Ironie. Es muss am Ostermontag liegen. Ja, ich weiß auch nicht. Der Man City 1200 ist übrigens auch im neuen, haltet euch fest, Realme GT Neo drin. Tatsächlich, ihr dürft es jetzt nicht verwechseln. Ich habe es auch erst komplett letzte Woche komplett verpeilt, ja. Es gibt ein neues Realme GT. Also das alte, das normale Realme GT gibt es auch, aber es gibt auch ein Realme GT Neo. Und dieses Neo, das wird ausgeliefert mit einem Dimensity 1200er Chipsatz, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant vom Preis her. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, bei dem anderen, wenn das mit einem MediaTek Dimensity ausgeliefert wird, wird es sicherlich ein Traumpreis sein. Dieses Realme GT hat jedenfalls einen Traumpreis. Es ist leider noch nicht ganz klar, ob das auch außerhalb von China rauskommt. Ja. Bisher sieht es eher mau aus. Sieht wohl eher so aus, als ob die GT-Version international ist und die GT Neo wohl nur für China. Aber mal gucken. Jedenfalls hat dieses Gerät einen Preis von $307. Als würde das so ungefähr 300 € kommen. Ist denn das der Wahnsinn? 6,55 AMOLED Screen, ja, und 6400, nein, 4400 mAh Akku, und die ganzen technischen Daten, die es auch vom GT gibt, kann man so fast übernehmen, ja, und es hat einen unglaublich guten Benchmark bei AnTuTu bekommen. Wahnsinn. Und ist also damit sehr, sehr nah dran an dem auch, was ein Snapdragon 870er Prozessor beispielsweise raushauen kann. Ne? Aber das zu diesem Wahnsinnspreis. Cool. Also ich bin da wirklich begeistert von dieser Idee, was die da machen. Ja, da hat man also das GT und das GT Neo. Ja. Und hat damit eben jetzt wieder einen neuen Markt bedient. Also diese, ich meine, klar, ist für die Grenze, wo ich eben gesagt habe, immer noch sehr viel, aber trotzdem, 307 $ können sich wesentlich mehr Menschen leisten. Das sind 2000 Yuan chinesische und das heißt, da können sich wieder viel mehr Leute gute Technik leisten, die das eben vorher nicht konnten. Und deswegen Hut ab für sowas. Diese Smartphones sind wichtiger für die Entwicklung der Technik als die riesigen, teuren Flaggschiffe wie zum Beispiel das Xiaomi Mi 11 Ultra. Die sind weniger relevant, weil das weniger Menschen Zugang bietet zu wirklich guter Technik. Ja, so sieht es aus. Ja. Ich hab das schon immer gesagt, ja. Die beste Technik nützt nichts, wenn sich die Masse der Menschen diese nicht leisten kann. Tja, so ist es. Gut, das war's für die Woche von den News. Und in der Community war eigentlich, ich muss gerade mal gucken, nicht viel los. Außer, dass mal wieder jemand rumgespielt hat. Spike, Mensch, was spielst denn du an den Einstellungen hier rum? Ja, von der Netcast-Gruppe. Na, na, na, na, na, na. Was soll das? Übrigens mal schönen Gruß an den Spike von hier aus. Ja, schon ewig nichts mehr gehört. Hoffe, bei dir ist alles klar. Und ja, aber sonst gab es eigentlich nichts in der Gruppe. Und deswegen komme ich gleich zur App der Woche. Diesmal auch ganz im Sinne von dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Bei der Rios Wochensicht habe ich ja schon darauf hingedeutet, ne, mit den Webseiten weniger groß machen. Ja, 512 Kilobytes Club der Webseiten, ja, gibt es da, also Webseiten optimieren, dass sie weniger als 512 Kilobyte haben, wenn man sie aufruft, ja, wichtig, schnell laden, weniger Bandbreite wird verbraucht und so weiter, bin eben stolz hier mit meinem Blog auf 168 Kilobyte angekommen zu sein, wenn ihr also das Blog aufruft, werden nur 168 Kilobyte geladen, Wahnsinn, geht schnell, spart euer Geld am Smartphone, ja, oder eure Datentarife werden nicht unnötig strapaziert. So soll das sein. Weniger ist oft mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte doch auch mal ein Spiel suchen, was nicht ganz so aufwendig ist. Immer werde ich ja hier die Top-Games und die überbieten sich mit Gigabyte an Downloads, was man dann hinten dran auch dranhängen muss. Wie wäre es mit einem Spiel mit 1,2 Megabyte? Ja, das ist wie in der Anfangszeit von Android. 1,2 Megabyte groß. Open Flat nennt sich das. Finden tut ihr das im F-Droid Store, bei F-Droid. Und das Spielchen ist, obwohl es so klein und so total simpel ist, einfach das typisch süchtig machende Game. Also ihr habt hier so ein Startbildschirm, sage ich mal, da ist eine Farbe vorgegeben und dann wählt ihr aus, links oben fängt es an, wählt ihr zum Beispiel die nächste Farbe aus und alle Punkte, die verbunden sind mit der Farbe, die ihr dann auswählt, werden dann zusammen festgemacht und dann könnt ihr die nächste Farbe auswählen, dann wird wieder das Gesamte inklusive den Punkten hier eingefärbt und so weiter und so weiter und so kann man dann in einer Kettenreaktion, ja, dieses Feld, was ihr eben bearbeitet habt, immer weiter ausdehnen und ausdehnen und ausdehnen, bis ihr schlussendlich, und das ist das Ziel, den ganzen Bildschirm abgedeckt habt und frei gemacht habt. Ja. Ihr habt allerdings nur eine bestimmte Anzahl von Zügen und das ist eben sehr, sehr schwierig auch. Da muss man sehr effektiv vorgehen und versuchen, niemals etwas auszuwählen an Farbe, wo nicht viel andere Bausteine da drin sind. Ja? Also das ist wirklich sehr, sehr simpel. Ihr werdet erstmal geschockt sein, wie simpel das ist. Und dann werdet ihr wieder geschockt sein, wie viel Spaß sowas machen kann. Ja? Als ob man hier auf einem anderen Planeten ist, so von wegen, das kann doch nicht sein, das kann nicht sein, dass mir das so gut gefällt, ja, dass ich hier so lange damit rummache mit so einem kleinen Spiel. Ich mache das hier gerade im Hintergrund, ich würde jetzt am liebsten aufhören, hier zu sprechen und hier weiter zu zocken. Jetzt habe ich 21 Züge erreicht, ja, aber es sind trotzdem noch einige Blöcke auf dem Feld und das heißt, hier kann man dann eben das wiederum neu starten und wieder neu hier beginnen dann. Es gibt auch sogenannte Saatwerte, die man dann eingeben kann auch, um die dann eben nochmal nachzuspielen etc. Es ist schon sehr, sehr cool, das Ganze. Also die Saatwerte sind quasi die Ausgangssituation von dem Spiel, ne? Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. macht Spaß. Man kann auch die Brettgröße einstellen. Man kann von 12x12 bis 24x24 auswählen. Und da wird man echt wahnsinnig. Und auch die Anzahl der Farben kann man auswählen. 4, 6 oder 8 Farben. Ne? Für Leute, die jetzt farbenblind sind, gibt es auch eine Monochrom-Darstellung. Insgesamt also sehr, sehr schön und super simpel. Und trotzdem kann man damit wirklich viel zu viel Zeit vergeuden, verspielen, aber es macht eben dann doch Spaß. Open Flat ist entsprechend auch komplett open und free Software, genau. Und Autor Rhys Rusted Elliot hat es auf die Beine gestellt. Super simpel, wie gesagt, 1,2 Megabyte Größe. Und sollte auf jedes Smartphone, egal wie alt, passen. Ja? Und die Version 4.0.3 wird benötigt vom Betriebssystem her. Also auch hier kann man zwar nicht auf jedes alte Android-Gerät machen, aber 4.0.3 ist schon ziemlich alt. Und deswegen fast alle Geräte, die ihr möglicherweise noch habt, könnt ihr das nutzen. Das ist doch spaßig, oder? Coole Sache. Und ich muss mal das Teil auf mein altes Tablet mal installieren. Ja, auf mein 10 Zoll Pipo Tablet werde ich mir das drauf machen. Und dann auf dem großen Screen dieses Spiel zu machen, ist auch nicht verkehrt. Also Open Flat im F-Droid Store, kostenlos zum Download. Übrigens auch die komplette Store-App F-Droid ist natürlich auch kostenlos und könnt ihr dort installieren. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Irgendwo findet ihr die Shownotes. Dort steht der Link zur Line-Community drin und auch einige Links zu den behandelten Themen heute. Und da könnt ihr euch schön durchklicken und ja, eigentlich kann ich sonst, fällt nichts mehr ein, kann sonst nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.